Deutschlandfunk. Freistil. Tauschring, Leihladen, Nachbarschaftsauto. So heißen einige der Aushängeschilder der Share Economy. Teilen statt besitzen ist angesagter denn je. Das folgende Feature beschreibt Beispiele aus der neuen Welt des Teilens und Leihens und sucht nach den Wurzeln des Gemeinschaftssinns. Und die reichen mindestens bis in die Kommunegründungen der 1960er Jahre zurück. Alle zusammen wissen's. Also es geht halt meistens nicht darum, dass einer das komplette Wissen gepachtet hat. Der eine kennt sich ganz gut mit einem CAD-Programm aus, wo man halt die entsprechenden 3D-Dateien vorbereitet. Der nächste kann ganz gut mit Hammer und Pfeile umgehen. Und so entsteht halt zusammen wirklich was Komplexes. Die revolutionären Entwicklungen in den Informations- und Kommunikationstechnologien und auch in den sozialen Medien sind ein ganz wesentlicher Treiber für das, was heute als Sharing Economy bezeichnet wird. Bei uns ist es so, dass es viele Gewinner gibt, nicht nur einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Es ist vor allen Dingen ein Prozess der Co-Opetition. Das ist ein Neologismus, eine Wortneuschöpfung, die sich zusammensetzt aus dem Begriff Competition, Wettbewerb, und Cooperation, also das gemeinsame Zusammenarbeiten. Dass die Leute selber kommen und dort gemeinsam gärtnern. Dass nicht jeder seine Parzelle hat, sondern alle machen was für jeden. Obst, Gemüse, Brot ist so leicht zu teilen. Warum schmeißt man sowas weg? Deins ist meins. Teilen statt besitzen. Ein Feature von Susanne Lohrweg und Sabine Oelze. Überall auf der Welt entstehen Initiativen, die das Teilen als neue Heilsbotschaft propagieren. Sie wollen, so behaupten sie, der Konsumsucht, der Gier nach privatem Eigentum entgegenarbeiten und ein Wir-Gefühl, eine Lust auf Zusammenhalt schaffen. Die Medien unterstützen diesen Trend. Sie berichten über Internetplattformen, Start-ups oder Nachbarschaftsprojekte. Sind solche Unternehmen die Lösung in einer Welt, die geplagt ist von prekären Arbeitssituationen, Finanzkrisen und drohender Ressourcenknappheit? Der Einzelne, so heißt es, ist handlungsunfähig. In der Gemeinschaft liegt die Kraft. Teilen gilt heute als Zeichen von Intelligenz und ist darum sexy. Charity, die Zukunft des Teilens. Trendforschungsinstitut Gottlieb Duttweiler in Zürich. Okay, machen wir einen großen Kreis. Das Teilen fängt in der Kommune Niederkaufungen schon vor dem Frühstück an. Vor 27 Jahren wurde die Kommune in dem kleinen hessischen Dorf in der Nähe von Kassel gegründet. Heute zählt sie international zu den größten Projekten, in denen Wohnen, Essen und Geld geteilt wird. Der Qigong-Raum im Obergeschoss eines alten Fachwerkhauses gibt den Blick frei auf das weitläufige Gelände mit alten Obstbäumen, Wohnhäusern und Werkstätten. 7.30 Uhr, ein kalter Novembermorgen. Der klare Himmel verspricht einen herrlichen Herbsttag. 15 Männer und Frauen lassen die Hüften kreisen und machen sich auf die Suche nach ihrem Qi, dem inneren Gleichgewicht. Die ersten Bewohner wurden noch als Spinner belächelt. Heute erscheinen die Anfänge der Kommune Niederkaufungen als geradezu visionär. 60 Erwachsene und 20 Kinder leben hier aktuell unter einem Dach. Die Kommune ist nicht nur eine der größten und ältesten, sondern auch eine der erfolgreichsten in Deutschland. Angefangen hat es 1986/87. Ein gutes Dutzend Menschen fand einen leerstehenden Gutshof und baute ihn um. Zuvor waren dort Umsiedler und Asylbewerber untergebracht. Heute leben dort Singles, Paare, Familien, Jugendliche und Kinder. Die Kommune scheint wie eine Gesellschaftsform, die zeigt, dass das Lebensmotto »Deins ist meins« auf fast allen Ebenen funktionieren kann. Lisa, Anfang 30, lebt seit einem halben Jahr hier. Ich habe Soziologie studiert in Hannover und habe anschließend 4 Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Kassel gearbeitet. Und so am Ende der Zeit von der Stelle habe ich mir eigentlich schon Gedanken gemacht, wie das für mich weitergehen kann, was ich eigentlich machen möchte. Und da habe ich so gemerkt, diese Uni-Karriere, das ist jetzt nicht meins, da möchte ich nicht weitermachen. Das ist mir zu viel Leistungsdruck, zu viel Stress. Und eigentlich möchte ich was machen, wo mir die Arbeit Spaß macht, wo ich mit netten Menschen zusammenarbeite auch, also auch nicht so einem Konkurrenzdruck untereinander ausgesetzt bin. Nach den Qigong-Übungen treffen sich die meisten Kommunarden im Frühstücksraum. Die Atmosphäre in dem Gemeinschaftsraum ist ruhig, geradezu entspannt. Der große Speisesaal mit dem gelben Linoleumboden und den Holztischen verbreitet Gemütlichkeit. Wer keinen Frühstücksdienst hat, kann sich wie in einem All-Inclusive-Urlaub fühlen. Es folgt aber kein Wellness-Tag für die Bewohner. Denn jeder Kommunade hat eine Arbeit. Teilen bedeutet auch aufteilen. Allerdings ist auch die Kommune letztendlich nur ein Spiegel der Gesellschaft. Manch einer lässt sich von der Gemeinschaft tragen. Denn die Kommune garantiert eine Absicherung bis ins hohe Alter. Mit Rente und allem, was dazugehört. Damit der Zusammenhalt funktioniert, gibt es ein Auswahlverfahren. Nur bei hohem Konsens öffnet die Kommune ihre Tore für neue Bewohner. Die müssen bereit sein, sich von ihrem privaten Besitz zu trennen. Das gesamte Vermögen fließt in die Kommunekasse. Jeder schließt einen Vertrag ab, in dem er bei einem möglichen Austreten eine Summe X bekommt, um draußen überleben zu können. Ich würde sagen, Ladies first. Ladies first, okay. Genau. Ich Das ist Zufallsprinzip, das ist immer interessant. Genau, wo ist euch jetzt zuerst mit 10 Uhr, Treffen im Hof. Frank und Lisa haben sich heute Zeit genommen, um das Kommunenleben den Besucherinnen zu erklären. Die Kommune Niederkaufungen ist alles andere als ein Ort für Flower-Power-Romantiker. Das Teilen eines alternativen Lebensentwurfs ist mit viel Organisation verbunden. Ja. Da haben wir nämlich drei Maschinen. Direkt, das funktioniert wieder. Drei Maschinen für 80 Leute. Die laufen natürlich hier auch sehr viel, aber man kriegt auch immer ein freies Plätzchen. Und wir haben hier so ein Warteschlangensystem, wo man halt seinen Korb reinstellen kann. Und dann tut man so ein Schildchen da rein, wie das gewaschen werden soll. Und dann wird das auch für einen mal gewaschen oder man kommt selber nochmal her und tut es halt hier rein. Also ich habe halt gestern diesen Korb hier hingestellt und gestern stand er noch da. Ja, und jetzt ist er schon ein bisschen weiter gewandert und irgendwann demnächst ist er dann wohl hoffentlich dran und genau, wird die Wäsche gewaschen. Das Phänomen Teilen statt Besitzen ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Auch im 20. Jahrhundert gab es bereits Nachbarschaftshilfen, Mitfahrzentralen oder Genossenschaften. Die Kommunarden sind, ohne es zu merken, zum Vorbild einer neuen Trendbewegung geworden. Und irgendwo war so eine schöne Grafik. Das finde ich auch spannend, dass so dann pro Kopf Einnahmen und Ausgaben inflationsbereinigt von der Anfang 1987 bis Ende letztes Jahr. Und es ist immer mehr oder weniger gleich. Und irgendwie Jahrtausendwende war ziemlich hoch. Und es ist inzwischen geht es wieder runter, so beide Einnahmen und auch Ausgaben. Wir sind ja schon auch sehr wirtschaftlich tätig. Also wir haben Arbeitsbereiche, die darauf angewiesen sind, dass Leute unsere Produkte kaufen oder konsumieren, dass Leute bei uns in die Kita kommen oder Tagespflege nutzen. Also wir sind da ja schon irgendwie sehr im Austausch auch mit der Gesellschaft um uns herum oder wir entziehen uns dem nicht. Großküche, Partyservice mit Bioprodukten, Kindertagesstätte, Baufirmen, Schreinerei, Schlosserei, Tagespflege für Demenzkranke. In manchen Monaten erwirtschaften die 14 Arbeitsbereiche so viel Geld, dass sogar Rücklagen gebildet werden können. Für die Rente und Gebäudesanierungen oder sogar Immobilienankäufe. Teilen ist zu einer Bewegung geworden, die derzeit überall auf der Welt für Furore sorgt. Sie hat sogar einen eigenen Wirtschaftszweig hervorgebracht, der sich Sharing Economy nennt. Die Digital Natives, die Generation, die mit dem Computer groß geworden ist, erfindet ständig neue Plattformen, in denen sie das Teilen als neue Geschäftsidee gewinnbringend zu Geld macht. Die Initiatoren verdienen unter anderem durch Werbung. Wenn Autos, Sofas, Kleider, Schreibtische, Essen, Ferienwohnungen und sogar ganze Häuser zur gemeinsamen Nutzung angeboten werden. Außerdem wird häufig zu Beginn eine Einstiegsgebühr gezahlt. Nein, der Schober! Leute! Mensch, ewig nicht gesehen. Komm, setz dich. Sag, wie geht's dir? Gut. Und dir? Blendend. Warte mal. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Why own it? Warum etwas besitzen? So heißt eine der zahlreichen Internetplattformen, bei denen vom Bügeleisen bis hin zum Bikini alles verliehen wird. Der Werbespot klingt selbstbewusst und nimmt eine legendäre Werbeaktion der Sparkasse aus den 90er Jahren auf die Schippe. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Andere Webdienstleister, die ähnliche Ziele verfolgen, nennen sich tauschothek.de, fairertauschen.de, leihdirwas.de, wir.de. Sie alle gehören zur Sharing Economy, die mittels neuer Technologien das Teilen über Internet oder mobile Services als hippe Verkaufschance entdeckt hat. Es gibt mehrere Begriffe, die im Umlauf sind. Den Begriff Sharing Economy, Share Economy, Collaborative Consumption oder kollaborativer Konsum. Wer das Internetangebot der Sharing Economy ansieht, könnte glauben, die Welt bestehe nur noch aus Menschen, die etwas teilen wollen. Sie heißen Co-Konsumenten und Teilhaber. Ihr Mantra lautet, besser leben durch Teilen oder nutzen statt haben. Der neue Gemeinschaftssinn beschäftigt inzwischen auch die Wissenschaft. Im Auftrag von Airbnb, einer Website, die privaten Wohnraum überall auf der Welt vermittelt, untersuchte Harald Heinrichs, Professor für Nachhaltigkeit an der Leuphana-Universität in Lüneburg, wie viel wirtschaftliches Potenzial im neu erwachten Gemeinschaftssinn steckt. Das Ergebnis erstaunt. Besitz und Eigentum sind für die Deutschen im Vergleich zu anderen Werten, wie beispielsweise Gemeinschaft, Kreativität und Abwechslung, am wenigsten wichtig. Was wir in der Studie untersucht haben, war ja zunächst mal nur in Anführungsstrichen die Nachfrageseite, die Konsumentenseite. Wir haben 1000 Bundesbürger befragt bezüglich ihrer Wahrnehmung, ihrer Vorstellung, auch ihrer Praktiken im Rahmen der Sharing Economy. Und da haben wir festgestellt, dass ungefähr 60% der Bevölkerung der Sharing Economy eher distanziert gegenübersteht und nichts damit am Hut hat. Und 40%, wir haben das in Typen nochmal aufgegliedert, zwei Typen, 40% der Bevölkerung, durchaus Erfahrung haben mit der Sharing Economy. Und dann gibt es eine Zielgruppe, die 25% ist, wir haben die sozial innovativen Co-Konsumenten getauft. Das sind diejenigen, die jünger sind, höher gebildet, starke Nutzung von sozialen Medien, hohes Umwelt- und Nachhaltigkeit. Und nach der Studie auf der Nachfrageseite kann man sagen, dass 40% der Bevölkerung seiner Sharing Economy und den Angeboten nahestehen und 60% bislang eher distanziert. Im Netz geht das Teilen nicht nur einfacher, es wird globalisiert. Über die Welt spannt sich ein digitales Netzwerk, das per Mausklick Menschen unkompliziert zu Kurzzeitbesitzern von so ziemlich allen Konsumgütern werden lässt. Die Share Economy entdeckt ständig neue Möglichkeiten. Und nutzt die Idee meist kommerziell. Aus meiner Sicht ist der Begriff Sharing Economy als Dachbegriff schon geeignet, die unterschiedlichen Phänomene zu fassen. Dazu gehören ja sowohl die sogenannten Produktdienstleistungssysteme, also eben Carsharing. Ich nutze das Carsharing, ohne das Auto zu besitzen. Dazu gehören die sogenannten Redistributionsmärkte. Das sind Secondhand-Märkte, Flohmärkte, aber auch die Online-Variante über Tauschplattformen. Und dann eben, und darauf wird Sharing häufig verkürzt in der öffentlichen Debatte, der kollaborative Lebensstil im engeren Sinne, wo Menschen gemeinsam Dinge herstellen und dann auch konsumieren. Beispiel dafür sind Konsumgenossenschaften, Lebensmittelgenossenschaften oder auch Gemeinschaftsgärten. Die Leute schätzen, dass sie sehr wenig Lebensmittel wegwerfen und in Wirklichkeit werfen sie aber doch einiges weg. Hallo, morgen. Pünktlich auf die Minute. Ein grauer Januarmorgen im Kölner Stadtteil Sülz. Hier in einem unscheinbaren Hinterhof befindet sich die Filmfirma von Valentin Thurn. Mit seiner Dokumentation Taste the Waste ist der gebürtige Stuttgarter weltweit bekannt geworden. In seinem anderthalbstündigen Film zeigt er, wie viel Essen weltweit im Müll landet. Essen, das noch gut ist, das aber niemand mehr kaufen will und das die Supermärkte, Großbäckereien und Bauern wegwerfen. Entweder weil das Haltbarkeitsdatum fast abgelaufen ist oder weil keiner Brot vom Vortag essen möchte oder die Kartoffeln optisch nicht der Norm entsprechen. Brot hat nahezu den gleichen Heizwert wie Holz, von daher brennt es sehr gut. Also wenn alle Bäckereien in Deutschland das so ähnlich machen würden wie wir, könnte man sich ein ganzes Atomkraftwerk sparen in Deutschland. 2011 kam Taste the Waste in die Kinos. Seitdem ist Valentin Thurn zu einem Vorreiter in puncto Essensrettung geworden. Wenn es um die Sache geht, kann der ansonsten so gelassen wirkende Filmemacher auch schon mal etwas heftiger werden. Die wesentliche Trennlinie, und das ist ja das Drama heutzutage, die Leute verwechseln diese verschiedenen Daten, obwohl sie gar nichts miteinander zu tun haben. Und darauf weisen wir halt hin, Mindesthaltbarkeitsdatum ist nur eine Art Güteversprechen. Da könnt ihr locker mit umgehen, das kann auch übers Datum hinausgehen. Man kann es mit seinen Sinnen testen, schmecken, riechen und feststellen, ob es ist oder nicht. Wenn es sein sollte, dann stirbt man nicht dran oder wird nicht krank. Das ist eben keine Gesundheitsgefahr damit verbunden. Anders ist es bei Produkten, wo zu verbrauchen bis draufsteht. Das ist zwar ganz klein nur über dem Datum, aber das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Das ist, also ich finde es übrigens eine Verarschung, dass die Industrie das so ähnlich draufdruckt. Das soll uns dazu bringen, dass wir mehr wegwerfen, damit die mehr verkaufen. Bin ich fest von überzeugt. Nachdem sein Film Taste the Waste sowie das Folgeprojekt Die Essensretter für Furore gesorgt hatten, wollte Valentin Thurn mehr tun, als das Thema nur filmisch aufzuarbeiten. Zusammen mit Mitarbeitern seiner Firma hat er die Internetplattform foodsharing.de ins Leben gerufen. Foodsharing ist weltweit die erste Plattform, auf der Essen geteilt wird. Das hat sicherlich juristische Gründe, weil es eben ein bisschen riskant ist, Lebensmittel weiterzugeben. Könnte ja einer klagen, gerade in Amerika. Da gibt es ja Schadensersatzrechte, die gnadenlos sind. Und da mussten wir auch dran denken, wer ist jetzt für was verantwortlich. Das mussten wir regeln, bevor wir diese Plattform erstellen. Aber ansonsten, von der Idee her, hat das weltweit gezündet. Wir haben Anfragen aus Frankreich, Holland, wird derzeit auch übersetzt in mehrere Sprachen und wird es vielleicht demnächst auch Österreich, Schweiz sind schon dabei, auch noch in anderen Ländern geben. In Deutschland feierte die Non-Profit-Plattform Ende 2013 ihr einjähriges Bestehen. Die Mitgliederzahl hat die Millionengrenze geknackt und wächst täglich. Also Registrierung ist relativ einfach. Man kann auch schlicht und einfach den Facebook-Button drücken, wenn man zu faul ist, nochmal alle neuen Adressdaten reinzugeben. Ansonsten, wir machen schon eine kurze Prüfung, ob es sich auch um eine echte Person handelt, damit nicht irgendwelche Fakes sich auf der Seite herumtreiben. Das ist aber wirklich nur eine kurze Registrierung. Und dann ist man Mitglied und kann munter teilen oder also selber abgeben oder nehmen. Geteilt wird theoretisch alles Essen, das den Regeln entspricht, die sich Foodsharing gesetzt hat. Sogenannte Essenskörbe werden online gestellt, unter Angabe von Inhalt und Ort, an dem sie abzuholen sind. Thurn hofft, dass sich vor allem in der Nachbarschaft Essensteiler finden, weil es ökologisch doch wenig sinnvoll ist, für 2 Kilo Kartoffeln mehrere Kilometer mit dem Auto zu fahren. Viele Nehmer sind knapp bei Kasse. Wenn die mit dem Fahrrad 5 Kilometer radeln, um einen Essenskorb abzuholen, ist ja dann deren Entscheidung. Also ich finde das wunderbar. Wir haben keine Bedürftigkeitsprüfung. Das ist anders als bei den Tafeln. Das ist gutes Essen und unsere Botschaft ist, das ist für alle da. Auch wenn die Nutzer sicherlich öfter knapp bei Kasse sind, wir haben da kein Limit. Einfach auch, um jedwede Stigmatisierung oder sowas zu vermeiden. Es begegnen sich schönerweise bei diesen Übergaben und auch an den Verteilern, wo das Essen eben in Schränken angeboten wird, begegnen sich Leute, die sonst nichts miteinander zu tun haben. Also Essen teilen, das überbrückt die Gräben zwischen den Bios und den Nicht-Bios und den Alternativen und den Konservativen. Also das ist das Schöne am Thema Essen. Im Gegensatz zu vielen anderen Projekten der Share Economy ist Foodsharing keine reine Akademikerveranstaltung. Essen wegwerfen will niemand und Essen brauchen können auch jene, die kein Smartphone besitzen. Deshalb funktioniert Foodsharing nicht ausschließlich übers Internet. In Köln und auch in anderen Städten gibt es sogenannte Fairteiler, die das Essen an einem festen Ort weiterverteilen. Fairteiler, also wie das Wort fair, haben wir das genannt und das sind Orte, zum Beispiel ein Schrank bei uns hier in der Stadtgarteninitiative Neuland oder bei einem Erlebnisbauernhof, ein Kühlschrank oder es gibt noch ein Körbchen in der Bürogemeinschaft in Ehrenfeld. Das sind jetzt 3 Beispiele für Orte in der Öffentlichkeit, wo Lebensmittel, die irgendwann mal übrig sind, vielleicht aus einem Supermarkt, vielleicht aus einem Gemüseladen, vielleicht vom Bauern selber, zum Verschenken angeboten werden. Da kann man hinkommen und wer will, kann gerne dann selber im Austausch etwas dalassen, ein Gläschen Marmelade, was er selber gemacht hat, was auch immer, ist aber kein Muss. Wir basteln auch an einer Mobile-App, also die Idee, dass sowas quasi auf dem Heimweg schaut man schnell, ob in der Nachbarschaft was angeboten wird. Das ist natürlich schon sehr bequem für alle Dinge, nicht nur fürs Essen. Aber ich würde sagen, das wird mehr werden. Das nimmt also, es wächst wirklich kontinuierlich. Beim Essen hat es halt nochmal den besonderen Aspekt, dass ich dazu viel Vertrauen gehört. Also es ist jetzt nicht wie, wenn ich mir eine Bohrmaschine teile oder Klamotten oder was auch immer. Es ist was, womit ich ja meine Gesundheit gefährden kann. Und das ist ein ganz besonderer Aspekt. Da legen wir auch viel Wert darauf. Deswegen kann man auch die Essenskörbe bewerten. Und unsere Community soll sich ein bisschen selber kontrollieren. So, hier gibt es jetzt Salat. Dann gibt es, glaube ich, eine Fisch-Reispfanne. 12 Uhr. Es riecht schon nach Essen. In der Kommune Niederkaufungen ist Foodsharing Alltag. Was mittags nicht gegessen wird, kommt abends erneut auf den Tisch. Gekocht wird oft das, was die landwirtschaftlichen Eigenbetriebe selber produzieren oder ernten. Heute gibt es Kohlrabi-Schnitzel, Hähnchenflügel, Krautsalat und Kartoffeln. Wir haben doch was da. Na klar, ist genug da. Krautsalat selber gemacht, bitte. Ja, alles selber gemacht. Bei uns ist alles selber gemacht. Nichts aus der Dose. Wir sind das Küchenteam hier, ja. Wir sind zu fünft. Reis, neun. Muss man da so kalkulieren für 80? Da gibt es gewisse Einheiten, sagen wir mal, Reis, 60 Gramm pro Person, Nudeln 100, zwischen 100 und 150. Ja. Der Rest ist Erfahrung. Und was mittags nicht gegessen wird, das gibt es ja dann abends noch. Gibt's abends. Also wir schmeißen nichts weg. Also ganz, ganz selten mal, dass was weggeschmissen wird. Ich habe früher draußen gearbeitet, da war es schlimmer. Für die Kommunaden ist vieles bereits selbstverständlich, was draußen zurzeit mühsam erarbeitet wird. Ja, das ist für die Soße. Das gibt die Zitronensoße für die Kohlrabi-Schnitzel. Das gibt auch eine Currysoße für die Veganer. Wir können auch die anderen essen. Also das einmal ist vegan. Wir kochen ja auch für Veganer, vegetarisch. Und wir kochen ja für die Kita mit. Wir haben ja eine Kita, die kochen wir auch mit. Und wir haben eine Tagespflege für Demenzkranke. Die bekochen wir auch. Die Kommune als extreme Lebensform ganz ohne eigenen Besitz. Das geht vielen zu weit. Eine Art Light-Version ist die Transition Town-Bewegung. Ihren Anfang nahm sie 2006 in Südengland. Die Bewohner der Stadt Totnet haben als erste ihre Gemeinde zur Transition Town, also zur Stadt im Wandel, ernannt und den Trend des Teilens und Weitergebens zum Leitgedanken ihres Zusammenlebens erklärt. Der Gründer der Bewegung, Rob Hopkins, hat mit seinem Handbuch Energiewende viele zum Nachmachen angeregt. Er gibt darin eine Anleitung für zukunftsfähige Lebensweisen. Der Anfang klingt ganz leicht. Grüße deinen Nachbarn und vernetze dich mit deiner Umgebung. Wir sind hier am Servati-Platz in Münster, wo auch ganz viele Aktionen auch schon stattfinden. Unter anderem eben auch heute unsere Steinsuppenaktion. Auf einem Klapptisch auf dem Servati-Platz in Münster liegen Rosenkohl, Karotten, Sellerie. Die Zutaten stammen vom Münsteraner Wochenmarkt. Dort wurden sie ausgemustert, weil sie schon ein paar dunkle Stellen hatten. Münster ist eine noch junge Transition Town. In Deutschland gibt es 40 Initiativen, die das urbane Leben nachhaltig umgestalten wollen. Weltweit sind es 380, Tendenz steigend. Transition Town will dafür sorgen, dass sich die Städte auf Dauer vom Erdöl unabhängig machen, weniger Energie verbrauchen und Nahrungsmittel aus der Region verarbeiten. Aufessen heißt die Aktion an diesem Samstagmittag in Münster. Keine Revolution, aber ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Die Idee ist einfach, dass wir Sachen, die sonst auf dem Müll landen würden, verkochen und dass die aufgegessen werden. Deshalb heißt es auch Aufessen. Weil einfach ja es genügend Leute gibt, die in der Welt auch hungern und in Deutschland wird halt ziemlich viel weggeschmissen, möchten wir damit ein Zeichen setzen und aber auch gleichzeitig praktisch was tun. Carsharing, nachbarschaftliche Nutzung von Geräten oder Tauschringe gehören genauso dazu wie das Konzept, lokal Energie zu erzeugen, statt sie aus ineffizienten zentralen Großkraftwerken zu beziehen. Oder auch auf öffentlichen Flächen wieder Nussbäume und Gemüse anzubauen. Das dient dann gewissermaßen als Notfallversorgung, aber auch dazu, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Es geht bei Transition Town nicht nur um technische Innovationen, sondern auch um eine soziale Umgestaltung. Also die Idee von Transition Town ist ja einfach ein Wandel, dass einfach ganz praktisch Leute hier und jetzt anfangen, ein bisschen umzudenken oder ein bisschen andere Wege gehen als die konventionellen. Die Idee der Transition Towns unterscheidet sich kaum von denen großer Organisationen wie Greenpeace. Das Besondere ist allerdings der lokale Bezug. Für den Geografieprofessor Tilman Butschardt, der das Phänomen in Seminaren an der Uni Münster beobachtet, sind die Mitglieder der Transition Town Bewegung durchaus Zukunftspioniere. Zukunftspioniere jetzt in einer bestimmten Form. Nicht nur, dass man sagt, also wie wird es uns mal in Zukunft gehen, wenn wir weniger Energie zur Verfügung haben, sondern eben, wie kann man, wenn wir jetzt schon weniger verwenden, eben auch die Verteilungsgerechtigkeit verbessern. Dass die soziale Frage in diesem Kontext auch eine Rolle spielt. Teilen statt Besitzen ist ein langfristiger Trend. Die Menschen realisieren, dass das eine Quelle von Innovation und Wachstum ist. Die Rezession hat den gemeinschaftlichen Konsum beschleunigt. Die Leute sind offener für Alternativen und entdecken, dass es bessere Wege gibt, Dinge zu erledigen. Rachel Botsman, Autorin des Buchs What's Mine is Yours, in einem Interview mit dem österreichischen Standard. Rachel Botsman ist die internationale Galionsfigur der Share Economy Bewegung. Die Harvard-Absolventin lässt keine Gelegenheit aus, das Teilen als ultimative Lebensform zu preisen. Egal ob im Netz oder in der Nachbarschaft. Das gemeinschaftliche Nutzen von Bohrmaschinen, Betten und Booten symbolisiert ihrer Ansicht nach die Zukunft. Die 35-Jährige hat sicher kein Kommuneleben vor Augen, wenn sie das Zeitalter des Teilens ausruft. Botsmans Triebfeder heißt, die neuen Technologien zu nutzen, um der Wirtschaftskrise und dem Ressourcenschwund sinnvoll zu begegnen. Einer der größten Märkte ist der 45+. Die besitzen vieles, was sie teilen können. Wohnung, Haus, Auto. Plötzlich erfahren sie, dass sich Geld damit verdienen lässt. In der schönen neuen Welt des Teilens kann aber mehr gemeinsam genutzt werden als nur Konsumgüter. Die nächste Stufe stellt das Berliner Start-up-Unternehmen Jovoto dar. Hier treffen Kreative aufeinander, um Ideen für neue Produkte oder Logos auszutauschen. Der Geschäftsführer ist Bastian Underberg. Wir haben ursprünglich die Plattform für die, wie nennen sie, Young Wild Creative Guns gestartet, also Nachwuchstalente in unterschiedlichsten Disziplinen, Kreativdisziplinen. Durch die vielen spannenden Projekte und auch großen Auftraggebern, namhaften Auftraggebern, hat sich die Community in den letzten Jahren zunehmend professionalisiert. Also es ist tatsächlich jetzt ein Pool, wo der Student im dritten Semester mitarbeitet, aber auch der Vollprofi, der 10 Jahre bereits in der Industrie auf vielen namhaften Projekten gearbeitet hat. Jovoto ist ein virtueller Think Tank von Designern, Architekten, Webgestaltern. Ideen werden buchstäblich mit anderen geteilt. Die mögliche Lösung für eine gestalterische Aufgabe wird gemeinsam entwickelt. Jovoto funktioniert dabei lediglich wie ein Moderator, der Auftraggeber und Designer zusammenbringt. Sie müssen sich das so ein bisschen als einen großen Flohzirkus vorstellen. Teilweise Tausende von Köpfen, die auf einer Aufgabenstellung nachdenken. Und das muss natürlich koordiniert werden. Inzwischen werden bei Jovoto im Auftrag von Greenpeace neue Wasserpumpen für indische Reisfelder entworfen, Lösungen für Designanpassungen bei Coca-Cola gefunden und Schweizer Nationalheiligtümer in ein zeitgemäßes Gewand gesteckt. Fast jeder kennt das Schweizer Tassenmesser der Marke Victorinox. Und es war vor einigen Jahren, da hat sich das Unternehmen Victorinox an uns gewendet und gesagt, wir haben eine Limited Design Edition eines klassischen Produktes, des Schweizer Taschenmessers in Miniaturausführung. Und wir möchten den Kreativprozess nun einmal offen gestalten und mit Menschen aus der ganzen Welt darüber nachdenken, wie müssten wir eigentlich dieses Messer designen. Wir sind nicht nur so weit gegangen, dass wir mit unserer Community auf dieser Aufgabenstellung gearbeitet haben, sondern wir haben auch gleichzeitig mit den Fans von Victorinox auf der Plattform Facebook evaluiert, welche Designs kommen denn besonders gut an. Und insofern haben wir nicht nur im ersten Schritt mit der Crowd gearbeitet, sondern auch nach hinten heraus in der Entscheidung. Das Schöne war zu sehen, dass sich dann auch diese Limited Design Edition sehr viel besser verkauft hat als Editionen, die vorher auf den Markt gebracht wurden. Es zeigt, dass die Sharing Economy zu einem relevanten Thema wird in der Gesellschaft. Aber die Frage ist natürlich, wie reagieren Unternehmen darauf? Eigentlich jedes Unternehmen muss sich fragen, das Produkt, was ich anbiete, ist das ein Produkt, was Relevanz hat für Sharing Economy? Oder sage ich, nee, das sehe ich nicht so auf die Gefahr hin, dass dann ein anderes Unternehmen kommt und dafür ein interessantes Sharing Economy Geschäftsmodell entwickelt. Harald Heinrichs, Professor in Lüneburg. Wir befinden uns momentan aus meiner Sicht in einer ganz spannenden Experimentierphase, wo eben fast wöchentlich irgendwelche Startups mit neuen Ideen rauskommen. Man sieht eben auch, dass etablierte Unternehmen anfangen, darüber nachzudenken, sich damit auch auseinanderzusetzen. Und im klassischen Sinne von Schumpeters kreativer Zerstörung wird man eben auch in 5 Jahren sehen oder in 8 Jahren sehen, welche Ideen sich durchsetzen, welche etablierten Industrien vielleicht auch ein bisschen unter Druck gekommen sind durch diese neuen Ansätze und an welchen Stellen aber auch Sharing-Modelle nicht funktionieren. Peer-to-Peer-Lending ist eines der Share-Economy-Modelle, das auf jeden Fall funktioniert. Gestartet vor 5 Jahren hat das Verleihen von Geld, ohne dass eine Bank mitmischt, enorme Wachstumsraten. In 1,5 Jahren waren es mehr als 200%. Und die private Geldvermittlung ist nicht das einzige Sharing-Modell, das derart rasante Zuwächse zu verzeichnen hat. Ähnliches erlebt man bei einem Unternehmen wie Airbnb, spezialisiert auf die Vermittlung von Privatunterkünften. Die haben weltweit mehr Hotelzimmer unter Vertrag als Hilton, eine Marke, die immerhin 100 Jahre alt ist. Airbnb hat das in 3 Jahren geschafft. Da steckt viel Innovation drin. Man sieht aber auch, wie rasch sich das Konsumverhalten ändert. Rachel Botsman. Wie die meisten Share-Economy-Gründer hat auch Bastian Underberg Juvoto zunächst ins Leben gerufen, weil der bevorstehende Arbeitsalltag eher trist zu werden drohte. Kaum Geld, viel Arbeit, wenig spannende Aufgaben. Also im Grunde ist die Idee entstanden im letzten Semester hier in Berlin an der Universität der Künste. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie wollen wir eigentlich in Zukunft arbeiten? Und es war relativ schnell klar, dass es mit der Frage nach Selbstbestimmung in der Arbeitswelt eng zusammenhängt. Also wie will ich arbeiten, mit wem will ich arbeiten, auf welchen Aufgaben will ich arbeiten, vielleicht auch wo und wann will ich arbeiten. Und wir haben gesehen, dass die meisten Arbeitsumgebungen in der Kreativwirtschaft das für Kreativtalent nur bedingt ermöglichen. Dort sind eher hohe Einstiegsbarrieren die Norm, man trifft prekäre Anstellungsverhältnisse und häufig ist es so, dass die Strukturen dann in diesen Arbeitswelten sehr hierarchisch aufgeschlüsselt sind. Die Finanzkrise und die Digitalisierung fungieren als Katalysatoren für die neue Welt des Teilens. Bei den meisten Plattformen geht es vor allem um pragmatische Gründe. Teilen spart Geld. Juvoto passt in die Kategorie Skillsharing. Menschen, die ähnlich denken und ähnliche Ideen haben, sollen die Möglichkeit bekommen, ihr Wissen zu teilen und sich über Juvoto ganz einfach zu vernetzen. Es ist so, dass tatsächlich die Designer, dessen Design letztendlich produziert wurde, ihre Lizenz veräußert haben an dem Design und dort mitverdienen. Im Prozess werden hohe Preisgelder ausgelobt, also die bewegen sich zwischen 5.000 und 100.000 Euro auf unserer Plattform. Und diese Preisgelder werden tatsächlich durch eine kollektive Entscheidung vergeben. Das heißt, alle die, die auf der Aufgabenstellung arbeiten, entscheiden dann gemeinsam, wer erhält am Ende des Tages was vom Kuchen. Manche Traditionsunternehmen fühlen sich von den jungen Goldsuchern im Netz bedroht. Große Firmen machen deshalb schnell eigene Portale auf. Das gilt für viele Branchen. Einige erfolgreiche Autohersteller wollen sich das Geschäft nicht entgehen lassen und bieten großflächig Leihwagen an. Die App gibt es kostenlos. Bisher hatten die Konsumenten meist eine Entweder-Oder-Wahl. Zwischen Privatauto und Carsharing, zwischen Wohneigentum und Miete, zwischen Privatschule und öffentlicher Schule, zwischen Möbelfachgeschäft und Brockenhaus. In Zukunft werden sich diese Angebote immer mehr vermischen und neue, hybride Märkte werden entstehen, die versuchen, das Beste beider Welten zu vereinen. Mithilfe von Sharing-Apps wird Privateigentum sozialer, der Markt für gemeinschaftliche und gebrauchte Waren individueller. Aus Retail wird Rentail. Studie Charity, die Zukunft des Teilens. Das Wohnungsportal Airbnb, das Privatwohnungen vermittelt, kommt immer mehr in Verruf, weil Anbieter merken, dass Gäste auf Zeit mehr Geld bringen als Dauermieter. Manch einem Großstädter wurde bereits die Wohnung gekündigt, um für Touristen Platz zu schaffen. Wenn es um die Aufbesserung der Kasse geht, scheint der Idealismus dann keine Rolle mehr zu spielen. Während sich das Airbnb-Prinzip immer stärker kommerzialisiert, verzeichnet die kostenlose Variante Couchsurfing weltweit Zuwächse. Das Bereitstellen eines Sofas als Urform der Gastfreundschaft lässt sich im digitalen Zeitalter in Regionen organisieren, wo es weder Hotels noch Pensionen gibt. Ähnlich altruistische Züge trägt eine andere Ausprägung der Share Economy, das Crowdfunding. Eine in Deutschland noch junge Form der Finanzierung von Projekten. Crowdfunding beschreibt die Finanzierung eines Vorhabens durch Spenden einer größeren Gruppe von Menschen im Netz. Auch der Kommunarde Marek finanziert seine Erfindungen durch solche Mikrobeträge. Der gebürtige Slowake arbeitet eigentlich im Team der Schlosserei in der Kommune Niederkaufungen. In seiner Freizeit entwickelt er Maschinen, die alle einen ökologischen Zweck verfolgen. Jüngstes Beispiel ist ein Schredder, der Plastik so klein häckselt, dass man es danach recyceln kann. Am Anfang war das so, ich habe ein Modell gebaut, in Rechner, in CAD. Und dann habe ich einfach gefragt, ob jemand hat Interesse, die Material bezahlen und dann würde ich ihm einbauen. Und so habe ich das auch gemacht. Das war ein Mensch von Kanada. So, die Model heißt Kanada. Dann habe ich einfach geschrieben an die Netze, ist sehr zufrieden. Und ich habe Videos gemacht, wie ich schredder verschiedene Sachen. Und jetzt sind nachgebaut oder von mir gekauft über 30 Stücke durch die ganze Welt. Marek hat vielversprechende Angebote bekommen. Große Firmen haben das innovative Potenzial seines Plastikschredders erkannt und hohe Summen geboten, um ihm die Idee und die Lizenzen abzukaufen. Darum wollen das viele auch sponsorieren und musste ich viele Sponsoren absagen, weil die wollen das nicht Open Source danach, die wollen viel verdienen. Und ich versuche das finanzieren von Leuten, welche einfach mir die Geld schenken, weil die wollen auch, dass das nicht landet in Händen von einer großen Firma. Marek ist aber nicht am Profit interessiert. Wozu auch? In der Kommune spielt Geld keine Rolle. Er will, dass möglichst viele Menschen in Zukunft Plastik recyceln können. Ich lasse jetzt alles herstellen und dann ist das zu teuer. Und die ganze Kiste ist Open Source, aber nicht jeder kann das nachbauen. Darum versuche ich jetzt neue Maschinen kriegen, dass ich kann das sehr billig bauen. Dass jeder kann sich das leisten. Demokratisierung statt Hoheitswissen lautet die Maxime des sogenannten Open Source Gedankens. Open Source bedeutet freie Weitergabe der Software, die für die Herstellung nötig ist. Das hält die Kosten niedrig. Bastler können sich die Bauanleitung im Netz runterladen. Die Nachfrage ist schon jetzt gigantisch. Ich würde sagen, ich bin sehr interessiert an Recycling. Und dann habe ich gesehen, dass jetzt ist großes Boom mit den dreidimensionalen Drucker. Ja, was soll man machen? Soll man die Leute sagen, Kunststoff ist schlecht und versuchen, die Leute überzeugen? Oder man entwickelt etwas, was das alles recycelt? Ich habe mir diesen Weg ausgewählt und ich glaube, mit so einer Maschine kann ich mir gut machen, denn versuchen, an die Straße schreien, Kunststoff ist schlecht. Es ist längst nicht alles Gold, wo Share Economy draufsteht. Schon macht der Begriff vom Terror des Teilens die Runde. So betitelte die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung einen Artikel über die neue Bewegung. Denn viele Geber wollen in erster Linie eins: Profit. Dass auch in einer Ökonomie des Teilens erst einmal jenen geholfen wird, die haben, das kann man am Beispiel von Airbnb ganz gut erkennen. In New York hat das Unternehmen gerade Probleme mit dem Staatsanwalt, der von den Hobbyhoteliers gerne auch, ganz altmodisch, eine Übernachtungssteuer eintreiben würde, vor allem von den Topverdienern. Allein die 40 erfolgreichsten Vermieter haben nach Angaben des Unternehmens in den vergangenen 3 Jahren jeweils $400.000 eingenommen. Die kommerziellen Wohnungsvermietungen an Privatleute und das nachbarschaftliche Verleihen einer Bohrmaschine sind 2 Seiten einer Medaille. Harald Heinrichs von der Universität Leuphana in Lüneburg hält nichts davon, das eine oder das andere zu verurteilen. Ich glaube wirklich, wir hinten gut daran, beides zu erkennen, beides als sinnvoll zu erachten. Wir brauchen gerade auch diese kommerziellen Varianten, um in den Mainstream, um größere Bevölkerungskreise auch für die Idee zu begeistern, daran teilzunehmen. Airbnb ist ein gutes Beispiel dafür, dass es eben auch viele in der Szene gibt, die auch als Start-ups damit wirklich gezielt Geld verdienen wollen. Das ist Big Business, da steckt Geld dahinter. Die kleinen Start-ups à la Jovoto können im internationalen Wettbewerb der Sharing Economy nicht mithalten. Noch nicht. Die großen Player, Facebook, Google, Amazon, nehmen fast alles für sich. Die kreative Crowd, TaskRabbits und Amazon Turks bekommen nur Mikrozahlungen. So basiert zum Beispiel der Wert von Facebook auf dem Inhalt, den die Nutzer produzieren, indem sie ihn teilen. Der Gewinn, den Facebook damit erzielt, wird jedoch nicht geteilt. Je mehr sich die Nutzer der großen wirtschaftlichen Bedeutung der Sharing Economy und ihrer Macht bewusst werden, umso mehr wollen sie auch am finanziellen Erfolg beteiligt werden. Langfristig werden also solche Plattformen gewinnen, auf denen nicht nur Fotos, Musik, Fahrräder und Sofas geteilt werden, sondern auch die Gewinne. Trendforschungsinstitut Gottlieb Duttweiler in Zürich. In der Kommune Niederkaufungen wurde schon geteilt, als die Erfinder der Share Economy noch in den Windeln lagen. Ihre Maxime, jeder arbeitet für jeden, Leben aus einer Kasse, passt nicht für alle. So gibt es auch manchmal Streitigkeiten, die nicht zu schlichten sind, und dann verlässt ein Bewohner die Kommune. Die meisten Kommunarden aber scheinen überzeugt von dieser alternativen Lebensform. Wie gesagt, wir teilen alles. Also wir haben praktisch schon immer irgendwelche Autos und Fahrzeuge, die wir über so einen relativ einfachen Plan, wo man sich einfach eintragen kann, wann man was braucht. Oder dann, wenn man es nicht das Richtige findet, vielleicht noch abstimmen mit anderen oder so, dass so ein Fahrzeugsharing erstmal ist. Und dieses Projekt ist entstanden, weil wir im Prinzip natürlich auch immer versuchen, möglichst ökologisch viele Sachen zu lösen und dass die bei der Mobilität schon quasi unsere derzeitige Ausrichtung auf Autonutzung ein großer Teil des Problems ist. Und eine zukünftige gute Mobilität sieht halt aus mit viel öffentlichem Nahverkehr und viel geht mit Fahrrad und zu Fuß. Und dann gibt's aber irgendwie eine Lücke, wo man vielleicht andere Sachen braucht, wo aber auch ein Auto immer noch total überdimensioniert ist. Und da war die Überlegung, wir gucken mal sozusagen auf den Markt und schaffen an, praktisch so eine breite Palette an Fahrzeugen, die diese Lücke abdeckt. Und das sind dann Fahrräder mit Elektrohilfsantrieb, in denen man viel leichter größere Strecken bewegt. Lastenräder gerade, womit man halt auch eher mehr transportieren kann. Oder Räder, die einen zusätzlichen Wetterschutz haben. Und dann halt auch kleine Elektromobile bis hin zu einem Elektro-LKW, den wir haben. 23 Fahrzeuge stehen in einer Halle. Einige könnten aus einem Science-Fiction-Film stammen. Andere sehen aus wie Autos ohne Motor. Zuständig für den Fuhrpark der Kommune ist Thomas. Er hat Physik studiert und als Maschinenbauingenieur gearbeitet. Die Kommunaden benutzen die futuristischen Fahrzeuge nicht nur, sie erforschen ebenfalls, wann und wo sie am besten eingesetzt werden können. Thomas betreut die Studie Zukunft erfahren und arbeitet mit dem Bundesministerium für Umwelt und Forschung zusammen. Sicher ein zentrales Ergebnis ist das, was man im Prinzip auch erwarten kann, dass es für neue Lösungen braucht es Gewohnheitsänderungen. Und auch bei uns ist es so, dass es praktisch die Fahrzeuge, die am nächsten an der Gewohnheit sind, also das sind einmal so die eher autoähnlichen, die da draußen stehen, die zwar irgendwie viel, viel kleiner und geringere Reichweite und so, aber wo man im Prinzip, die man benutzt wie ein Auto, die sind sehr viel ausgebucht und die sehr nah am Fahrrad sind und dann aber praktisch diesen Elektrohilfsantrieb haben. Die sind sehr viel ausgebucht. Aber auch in der Kommune sind Geben und Nehmen nicht immer in der Balance. Es gibt verschiedene Themen, wo Leute streiten können. Alle die Autos am Wochenende sind weg. Und eigentlich sollten zwei Autos immer hier am Wochenende bleiben. Aber Leute kontrollieren das nicht so, wenn die etwas eintragen auf dem Mobilitätsplan. Ein Montagvormittag in Berlin, Prenzlauer Berg. Mitarbeiterin Sabine schließt die Tür des Leihladens auf und sortiert die Angelegenheiten, die nach dem Wochenende angefallen sind. Der Laden umfasst drei Räume, die bis unter die Decke mit den verschiedensten Alltagsgegenständen vollgestopft sind. Also ein Dauerbrenner ist natürlich die Bohrmaschine, das ganze Jahr über. Und dann gibt es eben Sachen wie die Zelte zum Beispiel, die sind im Sommer der Renner, im Winter liegen sie nur rum, andersrum haben wir Adventskalender, die sind dann natürlich zu Weihnachten weg. Oder die Raclette- und Fondue-Sets sind über Silvester alle weg gewesen. Ein junger Mann betritt den Laden und schaut sich um. Er ist Spanier, Anfang 40, und hat eine Zweitwohnung in Berlin. Die ist nicht perfekt eingerichtet. Und so kann sich Eduard Bartol für die Idee des Leihens statt Kaufens sofort begeistern. Bücher zum Beispiel, auf jeden Fall. Und auch so Böhmaschine oder Geschirr, also Teller, habe ich jetzt gerade gesehen. Gläser für eine Party oder sowas. Ne? Also ja, vieles. Wer im Berliner Leihladen etwas mit nach Hause nehmen möchte, muss selbst etwas einbringen, erklärt Leihladen-Mitinitiatorin Mechthild Wolfert. Man muss erst mal Mitglied werden. Ja, und dann wird alles überprüft. Die Personalien, also man muss was einschreiben und dann bekommt man auch irgendwann einen Mitgliedsausweis und wird Mitglied. Und man muss was einbringen, einen Gegenstand oder eine Sache einbringen, was man zu Hause vielleicht entbehren kann oder ja, also auch was auch für einen anderen wichtig ist. Das Trendforschungsinstitut Gottlieb Duttweiler in Zürich hat herausgefunden, dass Frauen lieber geben als Männer, dass Digital Natives großherziger mit ihrem Besitz umgehen als die Babyboomer der 70er Jahre und dass Berliner die Spitzenreiter im Teilen sind. Der Leihladen scheint also beste Zukunftsaussichten zu haben. Ich bin eins der Gründungsmitglieder, ja. Es werden sich viele Dinge ändern müssen und es geht jetzt darum, zu schauen, wie kann man Strukturen schaffen, die dann da sind, wenn wir sie brauchen. Und ich denke, so etwas wie dieser Leihladen ist eben eine Struktur, die werden wir brauchen. Wenn eben Gegenstände wieder sehr viel teurer werden, dann können sich nicht mehr alle ihre eigene Bohrmaschine leisten zum Beispiel. Und man spart natürlich auch enorm an Ressourcen, wenn man eben gemeinsam Dinge benutzt. 14 Uhr. Frank setzt die Führung über das weitläufige Areal der Kommune Niederkaufungen fort. Wer hier wohnt, arbeitet meistens auch hier. Das schont Ressourcen. Nicht einmal zum Einkaufen müssen die Kommunarden ihr Zuhause verlassen. Brot und Bio-Lebensmittel werden geliefert. Obst und Gemüse bauen sie selber an. Solidarische Landwirtschaft nennt sich das nach japanischem Vorbild funktionierende System. In Japan ist es schon seit den 1960er Jahren populär. Zu uns ist das gemeinsame Beackern von Flächen erst in den Nullerjahren geschwappt. Die Kommune Niederkaufungen ist eine der Vorreiterinnen bundesweit. Gemeinsam mit anderen Kommunen in der Nähe nutzt sie ihre Flächen und anders als früher verkauft sie ihre Erzeugnisse nicht mehr auf dem Wochenmarkt. Kommunadin Christine arbeitet in dem zuständigen Team und hat das Solidarische Landwirtschaften in Deutschland mitbegründet. Solidarische Landwirtschaft ist quasi ein Direktzusammenschluss von Erzeugern und Verbraucherinnen. Und damit werden die Verbraucher, Verbraucherinnen sozusagen zu Mitproduzenten. Das heißt, wir bilden eine solidarische Landwirtschaftsgemeinschaft, die darin besteht, dass wir eine gemeinsame Anbauplanung machen, gemeinsam besprechen, wie bestimmte Betriebsabläufe sind oder was da die Wünsche der Verbraucher sind. Und die tragen die finanzielle Verantwortung, indem sie monatlich einen Betrag überweisen, der quasi in der Summe dann übers Jahr gerechnet alle Kosten abdeckt. Das heißt, die Produkte, die wir herstellen in unserem Betrieb, sind zu 100% bezahlt, werden quasi nicht auf dem freien Markt gehandelt, sondern die gesamte Ernte steht der Landwirtschaftsgemeinschaft zu. Die Kommune beliefert derzeit rund 120 Haushalte in und um Kassel mit ihren Produkten. Mehr geht nicht. Im Moment herrscht Aufnahmestopp. Die 34-jährige studierte Landwirtschaftsingenieurin Christine und ihre Kollegen sind an den Grenzen ihrer Kapazitäten angelangt und wollen auch keine zusätzlichen Flächen anmieten, um nicht den Überblick zu verlieren. Schon jetzt ist ihre Aufgabe kein 9-to-5-Job. Naja, Gemüsebau ist so ein Saisongeschäft. Im Sommer kommen da locker mal 10 Stunden zusammen. Im Winter wird es dann auch weniger. Das sind irgendwie auch mal 5-6 Stunden. Oder wenn ich irgendwie merke, so ich habe von Montag bis Mittwoch nur durchgezogen, dann nehme ich mir auch mal einen Freitagnachmittag frei. Also das ist, glaube ich, wichtig, um das irgendwie nachhaltig zu betreiben, das Ganze, dass man da so ein Gefühl für seinen Energiehaushalt kriegt und sich auch mal wieder Ruhephasen einräumt. Christine ist eine typische Bewohnerin der Kommune Niederkaufungen. Sie ist gut ausgebildet, Akademikerin und hatte vor ihrer Kommunenzeit gut bezahlte Jobs in der freien Wirtschaft. Sie könnte jederzeit wieder etwas finden, draußen, wie die Kommunaden den Alltag außerhalb ihrer Kommune nennen. Doch auch wenn Collaborative Consumption und Share Economy in aller Munde sind, traut Christine der Bewegung nicht. Stichwort Teilen. Einfach eine Menge Probleme, die wir in unserer globalisierten Welt haben, ist, weil wir eben viel auf individualisiertes Leben Wert legen und uns so unsere Bedürfnisse und Wünsche erfüllen, wobei man da auch noch mal klar zwischen Bedürfnissen und Wünschen trennen muss. Und ich denke, ich kann mir viele Wünsche auch erfüllen, wenn ich sie mit anderen teile und dabei eben die Ressourcen schonen. Also in unserem Lebensstil, der gerade so gang und gäbe ist, belasten wir diese Ressourcen viel zu sehr. Und dadurch ist nicht genug für alle da. Und für mich ist das eben der Weg sozusagen zu einer gerechteren Welt oder gerechteren Lebensstil, mir Sachen mit anderen Leuten zu teilen und in Gemeinschaft zu leben. Das Ding benutze ich zum Beispiel, wenn ich präzise Löcher irgendwo reinbohren möchte. Früher Freitagabend in der Dingfabrik in Köln. Es ist Bastelnachmittag. Nach und nach trudeln Männer und Frauen aller Altersgruppen ein, um in einem Altbaukeller zu schrauben, zu hämmern oder zu lasern. 4 Werkstätten gibt es, die das Herz der Bastler höher schlagen lassen, die sich aber niemand privat leisten könnte. Standbohrmaschinen, Stichsägen, Lasercutter und sogar 3D-Drucker. Der 25-jährige Systemadministrator Christian hat in der Dingfabrik schon so einige Möbel für seine Wohnung in Eigenregie entworfen. Ich habe meinen Wohnzimmertisch selber zusammengebaut, einfach ungefähr 10 alte Eichenholzbretter genommen, einfach ein paar Winkel im Baumarkt, paar Nägel, paar Schrauben und schon stand der Tisch und sieht immer noch gut aus. Und selber bauen macht natürlich auch irgendwie Spaß. So viel Spaß, dass jeden Freitagabend mindestens 30 Leute zusammenkommen. Ja, die Idee war, einen Ort zu schaffen, an dem sich Leute mit verschiedenstem Hintergrund treffen können, um allein und gemeinsam zu basteln. Also wir haben hier einen Lasercutter, mit dem wir Sachen in Acryl oder Plexiglas oder Holz lasern können. Wir haben eine Ledernähmaschine hier. Wir haben verschiedene andere Nähmaschinen hier, wir haben eine komplette Holzwerkstatt und Metallwerkstatt und hier treffen sich halt die Leute, um gemeinsam etwas zu schaffen. Wer hätte das gedacht, dass Basteln im Zeitalter von Internet und Globalisierung zum In-Hobby werden würde? Uwe ist seit 2 Jahren Mitglied der Dingfabrik. der Business-Analyst einer Bank, ist Mitte 30 und genießt die Gemeinschaft sowie die Abwechslung zu seinem sonstigen Arbeitsalltag. Ja, im Rahmen meiner normalen Tätigkeit sitze ich halt den ganzen Tag am Rechner. Und wenn ich halt mal irgendwas mit meinen Händen machen will, dann kann ich das halt in der Firma oder zu Hause nicht. Und da fehlt mir auch der Platz, mir fehlen die Werkzeuge. Und hier habe ich halt einen Ort, wo es auch mal schmutzig werden kann. Und wo ich halt auch mal einen Bandschleifer nehmen kann. Während seine Bankerkollegen freitags abends mit einem Bier in der Kneipe stehen, lässt Uwe seine Woche lieber mit dem Bastelabend ausklingen. Man trifft sich jeden Freitagabend, so ab ungefähr 19 Uhr, hier in den Räumen der Dingfabrik, bringt was mit. Und man fängt einfach an. Wir vertreten hier die Maxime, wer macht, hat Recht. Und ja, je nachdem, wie weit man dann kommt und wie weit die eigenen Fähigkeiten sind, kann man dann halt die anderen fragen und kriegt Hilfe. Viele, die freitags zum Basteln kommen, sind Mitglieder geworden in der Dingfabrik. Für einen geringen Jahresbeitrag können sie so oft sie wollen die Geräte und Räumlichkeiten benutzen. Nicht-Mitglieder dürfen nur freitags, dafür kostenlos, zum gemeinsamen Tüfteln und Wissensaustausch kommen. Bastelinseln wie die Kölner Dingfabrik gibt es inzwischen bundesweit. Alle zusammen wissen's. Also es geht halt meistens nicht darum, dass einer das komplette Wissen gepachtet hat, aber so aus der Gemeinschaft ergeben sich sehr, sehr viele Aspekte. Der eine kennt sich ganz gut mit einem CAD-Programm aus, wo man halt die entsprechenden 3D-Dateien vorbereitet. Der nächste kann ganz gut mit Hammer und Pfeile umgehen. Und so entsteht halt zusammen wirklich was Komplexes. Grunzende Schweine. Zu der Kommune Niederkaufungen gehört ein kleiner landwirtschaftlicher Betrieb, wo Schweine ein herrliches Bio-Leben führen. Das ist unsere kleine Hofkäserei. Die Kommunaden wollen, soweit es geht, ein autarkes Dasein führen. Sie haben neben Viehzucht eine eigene Hofkäserei und Obstbaumplantagen. Na, ihr Süßes. Hi. Wollt ihr etwas sagen? Nein? Hier hängen ja noch so ein paar schöne Himbeeren dran. Wir können uns natürlich unterschiedlich entscheiden, ob ich jetzt hier Arbeit reinstecke, ob ich jetzt mich mehr mit den Himbeeren beschäftige oder mehr mit anderen Dingen. Mache ich mehr Seminare oder arbeite ich mehr für die Selbstversorgung? Die 46-jährige Patricia steht in Gummistiefeln auf einem Feld am Rande des Dorfs. Nach vielen Regentagen ist der Boden sehr feucht und der angrenzende Fluss fließt besonders schnell. Die Kommune hat die Fläche gepachtet, um dort Obstbäume anzubauen. Die gelernte Landschaftsarchitektin lebt seit 15 Jahren hier. Sie wollte keinen Bürojob und zieht das selbstbestimmte Leben dem geregelten Arbeitsalltag vor. Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden. Ich hatte in den letzten Jahren schon noch mal so Phasen, die ich so als die Mühen der Ebenen beschreiben würde. Also es gibt natürlich schon, ich finde so diese Selbstorganisation ist schon auch immer wieder eine Herausforderung. Und auch der Versuch, das mit wenig autoritären Strukturen oder Verhalten so hinzukriegen, mit viel Transparenz auch, möglichst viele auch mit einzubeziehen, das ist schon immer wieder auch eine Herausforderung. Und das ist natürlich was wir erstmal so nicht gelernt haben auch. Ne? Ich sage immer, hier gibt es wenig Langeweile. So manchmal ist das was, wo ich denke, ach, so ein bisschen Langeweile wäre doch vielleicht gar nicht schlecht. Die Sharing Economy treibt mitunter abstruse Blüten. In Japan gibt es die Möglichkeit, stundenweise ein Hotelzimmer mit ein paar Katzen zu teilen. Haustier-Sharing, so der Anbieter, biete Unabhängigkeit und befriedige die Sehnsucht nach ein paar Streicheleinheiten. Wem das nicht reicht, der leihe sich via Internet Onkel, Tanten, Omas oder Opas, eine Großfamilie auf Zeit. Die Möglichkeiten der Share-Economy scheinen also noch lange nicht am Ende angelangt zu sein. Ich glaube aber nicht, dass die den Mainstream erreichen werden und dass wir da vor einer Revolution stehen, die in Richtung Konsumkommunismus führt, sondern eher, dass gerade die kommerziellen Angebote, die wir momentan sehen, dazu führen können, dass das Tauschen und Teilen und dann aber auch natürlich Nutzen ohne zu besitzen, das Leihen und Leasen, dass diese unterschiedlichen Formate eher in die Mitte der Gesellschaft reinkommen können. Deins ist meins. Teilen statt besitzen. Von Susanne Lohrweg und Sabine Oelze. Es sprachen Edda Fischer, Demet Fay und Luis Friedemann Thiele. Ton und Technik Michael Morawitz und Angelika Bruchhaus. Regie Robert Steutner. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2014.